Danach müssten wir also annehmen, dass ein Mann, der selbst auf die Erlernung der Wissenschaft seinen Fleiß verwandte und sogar in so gelehrte Subtilitäten wie die Berechnung des Laufes der Gestirne einzudringen versuchte, trotz besten Wollens und unermüdlicher Übung nicht imstande war, sich die elementarsten Handgriffe des Schreibens anzueignen. Einhard drückt sich verschämt und entschuldigend dahin aus, der Kaiser habe es deshalb in der Schreibkunst nicht weit gebracht, weil er es zu spät mit dem Schreibversuchen angefangen habe. Das ist glatte Faselei. Erstens wird ein für die Wissenschaft so interessierter Mann, wie es Karl doch gewesen sein soll, die Aneignung der Schreibfertigkeit neben der Fertigkeit des Lesens, die unerlässliche Grundbedingung wissenschaftlicher Betätigung, nicht bis ins hohe Alter aufgeschoben haben. Und zweitens stellt die Erlernung des Schreibens von einigen 20 Zeichen, den Buchstaben des lateinischen Alphabets, auch für einen alten Mann eine bei gutem Willen mit Leichtigkeit zu bewältigende Aufgabe dar. Jedenfalls ist es barer Unsinn, die Aneignung der Schrift durch Karl als eine wahre Herkulesarbeit hinzustellen. Wenn Karl wirklich die Tafel im Bett unter dem Kopfkissen liegen hatte, um jede müßige Stunde auszunutzen, dann musste er in wenigen Wochen soweit sein, wenigstens seinen Namen schreiben zu können. Aber merkwürdig, Kaiser Karl hat es trotz aller Mühe und Übung nicht weit gebracht. Das heißt, er hat es faktisch zu nichts gebracht, denn er hat nicht einmal gelernt, seinen Namen zu schreiben. Übrigens steht mit dieser Angabe, dass Karl erst im Alter sich vergeblich in der Schreibkunst abgequält habe, die Nachricht der Vita Adalhardi im Widerspruch, Karl sei in seiner Jugend zusammen mit Adalhardi in aller weltlichen Klugheit unterrichtet worden. War dies der Fall, dann ist es absolut sicher, dass der junge Karl auch in die Schreibkunst eingeführt wurde. Endlich fragt man sich erstaunt, wie denn eigentlich der Unterricht beschaffen gewesen sein müsse, den Karl seinen Kindern angedeihen ließ, denn auch sein Sohn und Nachfolger, Kaiser Ludwig der Fromme, konnte nicht schreiben. Dass hier etwas nicht stimmt, merkt jeder. Des Pudels Kern aber ist einfach der: jeder persönlichen Schrift haftet ein individueller Zug, ein Duktus an, der ganz besonders in der Namensunterschrift hervortritt. Den Namenszug einer anderen Person täuschend ähnlich nachzuahmen, bedeutet für den Schriftfälscher eine recht schwierige Aufgabe, die nur bei genügender Übung gelöst werden kann. Nun versetze man sich in die Lage der Fälscher der spätmittelalterlichen universalen Geschichtsdichtungsaktion. Diese Fälscher hatten nicht nur eine schier unabsehbare Reihe von Namenszügen nachzuahmen, sondern sie mussten solche Unterschriften vielfach überhaupt erst erfinden. Dabei waren Hunderte von Fälschern jahrzehntelang in verschiedenen Sektionen an der Arbeit, individuelle Schriftzüge zu erfinden und nachzuzeichnen. Es leuchtet ohne weiteres ein, dass der Versuch, abertausend individuelle Namensunterschriften erst zu erfinden und dann in zahllosen Fällen von den verschiedensten Fälschern täuschend ähnlich nachzuahmen, mit einem Fiasko enden musste. Man griff daher kurzerhand zu Gewaltmitteln. Erstens, in den meisten Fällen wurde auf die individuelle Gestaltung der vorkommenden Unterschriften eines Schriftstückes, einer Urkunde, einfach verzichtet. Der Fälscher einer Urkunde schrieb also alle in einer Urkunde vorkommenden Unterfertigungen von Zeugen und so weiter ganz in demselben Duktus, in dem er die Urkunde überhaupt geschrieben hatte. Trotzdem sich in zahlreichen Urkunden die Zeugen ausdrücklich mit der Formel »Ich in N habe unterschrieben« oder sogar mit »Ich in N habe mit eigener Hand unterschrieben« einführen, ist tatsächlich die Unterschrift in dieser Zeugenunterfertigung ganz die gleiche wie im Text der Urkunde. Beispiele aufzuführen erübrigt sich, wer sich mit mittelalterlichen Urkunden befasst, findet Belege in Fülle. Es sei nur daran erinnert, dass selbst die Unterfertigung des Kanzlers, die Rekognition, nicht in individuellen Schriftzügen erscheint, sondern vom Schreiber der Urkunde ausgeführt ist. Auch Geistliche, die schreiben konnten, unterzeichneten nicht selbst, sondern überließen es dem Urkundenschreiber, ihren Namen anzubringen. Zweitens, Die häufig vorkommenden Namenszüge der Kaiser, Könige und Kanzler ersetzte man durch leicht nachzuahmende Figuren und Zeichen, Monogramm, Rekognitionszeichen. Man zog sich also auf bewundernswerte Weise aus der Klemme. Man schrieb nicht mehr, sondern man zeichnete. Es war ein leichtes, 100 und 1000 verschiedene Figuren, Monogramme und Rekognitionszeichen zu entwerfen, und es war ebenso ein leichtes, diese groben Figuren nachzuzeichnen. Jetzt wissen wir auch, warum die Karolinger, warum ein Karl der Große in allen Wissenschaften bewandert sein, aber auf keinen Fall das Schreiben erlernt haben durfte. Wäre Karl des Schreibens kundig gewesen, so hätten ja die Fälscher einen individuellen Namenszug für ihn benutzen bzw. erfinden müssen und die schwierige Aufgabe zu erledigen gehabt, diesen individuellen Namenszug so und so viele Male täuschend ähnlich nachzuschreiben. Da man bald genug einsah, dass an dieser fatalen Klippe das Schiff scheitern konnte, so mussten sich die Herrscher des Mittelalters das Manko gefallen lassen, dass sie nicht schreiben konnten, in welchem Falle dann der Ersatz der Unterschrift durch eine Zeichnung sozusagen auf der Hand lag. Daher also durften auch die des Schreibens kundigen Kanzler nicht mit eigener Hand unterschreiben, sondern ließen vom Schreiber der Urkunde in ihrem Namen ein schön verschnörkeltes Handmal, ein Rekognitionszeichen, unter das Schriftstück zeichnen. Das sogenannte Chrismon am Anfang der Urkunden soll nicht einen Namen ersetzen, sondern soll mit handgreiflicher Deutlichkeit die Herkunft des Schriftstückes dokumentieren. Es soll auf den ersten Blick zeigen, dass diese oder jene Urkunde tatsächlich aus der Kanzlei des genannten Ausstellers hervorgegangen ist. Das Chrismon ist die Legitimation, ist das Aushängeschild der Kanzlei. Wer möchte also noch an der Echtheit einer Urkunde zweifeln, wenn das Schriftstück mit dem authentischen Monogramm des Ausstellers, dem authentischen Rekognitionszeichen und zum Überfluss noch mit der Fabrikmarke, dem Chrismon der Kanzlei, versehen ist? Ich fasse zusammen. Die Genossen der universalen Fälschungsaktion haben, um der unlöslichen Aufgabe enthoben zu sein, Tausende von individuellen Namenszügen zu benutzen, zu erfinden und nachzuahmen, zu dem Mittel gegriffen, die Schriftzüge durch leicht zu entwerfende und ohne große Mühe nachzuzeichnende Figuren zu ersetzen.